mal verreisen. Am Kalender kann man es sehen, der Sommer ist im Land. Raus ins Grüne, raus an die Seen und in den weißen Sand. Fort, nur fort, aus dem Stein der Stadt. Fort, nur fort, mal verreisen. Schön sein in Oberkieserow. Fort, nur fort, aus dem Stein der Stadt. Fort, nur fort, mal verreisen. Irgendwo im Flugzeugbauch, im Auto ganz privat. Manchmal tut's ein Kremser auch, wenn man nämlich nur paar Stunden Stadt, fort nur fort, mal verreisen.